Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3. 294 an Goethe, Jena, den 11. April 1797. Ich sage Ihnen nur zwei Worte zum Gruß. Unser kleiner Ernst hat das Blatternfieber sehr stark und uns heute mit öftern epileptischen Krämpfen sehr erschreckt. Wir erwarten eine sehr unruhige Nacht und ich bin nicht ohne Furcht. Vielleicht kann ich morgen mit erleichtertem Herzen mehr schreiben. Leben Sie recht wohl. Meine Frau grüßt Sie aufs Beste. Den Cellini bitte ja zu schicken. SCH